die dem 115. Geburtstag von Konrad Lechner gewidmet ist. Am 24. Februar 1911 wurde er in Nürnberg geboren. Konrad Lechner war nicht nur Komponist, sondern auch Dirigent, Cellist und Musikpädagoge. Zu seinen Lehrern zählten der Dirigent Clemens Krauss und die Komponisten Karl Orff und Wolfgang Fortner. Seine musikalische Laufbahn begann Lechner 1934 als Cellist im Bayerischen Staatsorchester. Später wurde er Dozent am Salzburger Mozarteum, an der Freiburger Musikhochschule und an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Unsere Ausgabe des Concerto Bavarese erinnert an den Komponisten mit einer Auswahl von Werken, die Schwerpunkte seiner Arbeit repräsentieren. Als erstes Facette für großes Orchester. Klaus-Peter Seibel dirigiert die Nürnberger Symphoniker. Thank you. Konrad Lechner zum 115. Geburtstag. Das war seine Orchesterkomposition Facette, gespielt von den Nürnberger Symphonikern unter Leitung von Klaus-Peter Seibel. Jetzt Flöten- und Gampenmusik. Die Sätze bewegt, sehr rhythmisch, Würze des Waldes und über den Sternen. Ute Kreidler, Mezzosopran, Peter Thalheimer und Eva Praetorius, Blockflöte, sowie Dietrich Haböck, Viola da Gamba. Thank you. Flöten- und Gampenmusik von Konrad Lechner. Mit Ute Kreidler, Mezzosopran, Peter Thalheimer und Eva Pretorius Blockflöte, Dietrich Haböck, Viola da Gamba. In einer Aufnahme von 1976 spielt das Ars Nova Ensemble Nürnberg jetzt Konrad Lechners Mikrofonie. Die Leitung hat Werner Haider. Mikrophonie für Kammerensemble von Konrad Lechner. Wir hörten das Ars Nova Ensemble Nürnberg unter Leitung von Werner Haider. Die Metamorphosen über ein altes Liebeslied von Hans Ludwig Schilling stehen jetzt auf dem Programm mit der Bläservereinigung der Nürnberger Symphoniker. Gerhard Wiesner Flöte, Volker Strohbach Oboe, Alexander Wilscher Klarinette und Raimund Schremel Fagott. Thank you. Thank you. Metamorphosen über ein altes Liebeslied von Hans Ludwig Schilling. Mit Gerhard Wiesner Flöte, Volker Strohbach Oboe, Alexander Wilscher Klarinette und Raimund Schrebel Fagott. Unter der Überschrift Nachdenken über nun 5 Legenden für Trompete und Orchester von Werner Haider. Er selbst dirigiert die Nürnberger Symphoniker in dieser Aufnahme von 1984. Solist ist Reinhold Friedrich. Thank you. Werner Haider, am Pult der Nürnberger Symphoniker, mit seinen fünf Legenden Nachdenken über. Der Trompeter war Reinhold Friedrich. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit dem Stück Phönix 2 von Herbert Hechtel. Ein Stück für zwei Gamben, interpretiert von Christina Hussong und Laurentius Strehl. Thank you. Phönix 2 von Herbert Hechtl, aufgenommen 1994 mit Christina Hussong und Laurentius Strehl an den Gampen. Werner Jakob spielt an der Orgel der St. Sebald-Kirche in Nürnberg jetzt seine Improvisation über EB. Es handelt sich dabei um die Initialen des Philosophen Ernst Bloch. Werner Jacob, 1988 in der Kirche St. Sebald in Nürnberg mit seiner Improvisation über E.B. Willi Spilling ist der letzte Komponist hier im Concerto Bavarese. Wir hören seine Suite Beschwörung der Banzer Schlossgeister. In einer Aufnahme von 1964 mit dem Nürnberger Gampenkollegium, Leitung Josef Uhlsamer. Thank you. Josef Uhlsammer und das Nürnberger Gampenkollegium mit der Suite Beschwörung der Banzer Schlossgeister von Willi Spilling.